Monsterhöhle kann ich in die Tiefe sehen und die Menschen unten gut erkennen. Seit ich leb, möchte ich mal so wie sie da unten gehen und erfahren, was sie das Leben nennen. Seit ich leb, verfolg ich ihre Schritte, aber mich wird keiner dort hier kennen. Seit ich leb, frag ich, wie man sich fühlt, sieht man die Welt nicht als Speer. Santa Nea, da draußen, dort im Sonnenschein, nur ein Tag da draußen, so wie andere sein. Es ahnt ja keiner draußen, dort im Glanz des Himmelblaus, was ich hier geb dafür, käm ich einmal nur hier raus. Hinaus unter die Pendler und die Händler und die Herren, zwischen Zwiebelturm und Giebeldächern. Während sie sich streiten, beschimpfen und beschweren, trinken sie das Glück aus vollen Bechern. Ich red leer, ich schmied sie den Augenblick genießen. Draußen, morgens andersen, den Tag begrüßen draußen, wo andere Menschen gehen, wo's Jubel gibt. Und draußen, ich muss, um es zu sehen, hier raus in die Natur, das Gebraus, Feld und Flur, Trank und Schmaus, dann Retour und nach.